Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also keine neue Geschichte, sondern ausnahmslos eure Rückmeldungen in Form des AstroGeo-Plänkels und gleichzeitig Folge Nummer 93 dieses Podcasts. Und wenn ihr euch nicht fürs Feedback interessiert oder ihr die vorangegangenen zwei Folgen noch gar nicht gehört habt, dann könnt ihr wahlweise zwei Folgen zurückspringen oder erstmal anhören und die erstmal anhören. Oder ihr überspringt einfach das heutige AstroGeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, denn die gibt's schon voraussichtlich in zwei Wochen. Genau, aber in der Zwischenzeit, um eben die Wartezeit zu überbrücken, gibt's wieder ein bisschen Feedback und zwar erstmal zu einer älteren Folge oder Karl, nämlich zur Folge 89 zu Ninjas der Nacht. Genau, wo ich ja über die Evolution der Säugetiere ein paar Dinge erzählt habe und das sind jetzt eigentlich nur noch zwei Ergänzungen, die ich noch ganz interessant fand zum Thema Farbenblindheit. Das ist jetzt so ein Rattenschwanz. Es geht dann immer noch mal weiter in die Tiefe, genau. Farbenblindheit ist eigentlich nicht richtig. Es ist eine Farb, was war der Begriff? Nicht blind, sondern dass man Farben. Ja, mir fehlt da gerade auch der Begriff. Aber letztlich geht es darum, dass die, dass man halt unter Umständen Farben weniger sieht. Oder eine Rot-Grün-Schwäche zum Beispiel. So. Sowas wie eine Rot-Grün-Schwäche, genau. Und darum geht es in einem Kommentar von André, der was dazu geschrieben hat, dass ich im letzten Geplänkel mich gewundert habe, dass diese Farbensehschwäche bei Männern deutlich häufiger ist. Und André schreibt, die Farbenblindheit bei Männern ist deswegen so signifikant höher als bei Frauen, weil da ein oder das wesentliche Gen auf dem X-Chromosom liegt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Anomalien. Nicht alles ist ja gleich eine Krankheit, die sich dadurch auszeichnen, dass sie über das X vererbt werden. Ja, das macht ja auch Sinn, wenn man dann quasi nur ein X-Chromosom hat statt genau. Zwei. Dann hat man das eventuell nicht ein weiteres X-Chromosom, um was auszugleichen. Ja. Und der Klaus ergänzt das auch noch ein bisschen detaillierter. Er schreibt, der Erbgang ist also rezessiv für die Pigmente der Rot- und der Grünzapfen X-chromosomal rezessiv. Das ist, glaube ich, ungefähr das, was auch André geschrieben hat. Für die der Blauzapfen autosomal rezessiv. Ja, da hört jetzt meine Biologiekenntnis auf. Also er sagt, eine Schwäche, blau zu erkennen, wird nur dann als Phänomen auftreten, wenn beide Autosomen das defekte Gen enthalten ist, also sowohl vom Vater als auch von der Mutter geerbt wurde. Bei Rot und Grün ist der Defekt auf dem X-Chromosom für Männer nicht ausgleichbar, da sie kein zweites X-Chromosom haben. Ich fühle mich an meinen Bio-Unterricht aus der Schulzeit erinnert. Ich finde es vor allen Dingen nach wie vor cool, dass es auch Leute gibt, die UV-Licht sehen können, die da einen Zapfen für haben. Ja, wenn einer unserer Hörerinnen oder Hörer UV-Licht sehen können, dann schreibt doch mal, wie die Welt, also ich meine, wahrscheinlich schaut die Welt für euch ganz normal aus, aber meldet euch bei uns, das finde ich interessant. Ja, auf jeden Fall. Kann man dann eigentlich auch am Sternenhimmel andere Sachen sehen, wenn man jetzt irgendwelche Gasnebel im Teleskop anschaut? Nee, ist der Witz nicht, dass UV-Licht sowieso größtenteils absorbiert wird von der Atmosphäre? Ja, genau. Ich meine, von der Ozonschicht UVA, im Zweifel, ne? UVA. Ja. Ein bisschen was geht durch. Naja, aber wie gesagt, wenn ihr UV-Licht sehen sollen könntet, dann meldet euch. Finde ich interessant. Total, ja. Ja, also dieses Biologische ist ja nicht unbedingt unser Thema. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zurück in unsere Gefilde, Franzi. Oder? In unsere Astro-Gefilde oder in mein Astro-Gefilde. Nämlich, da gab es ein bisschen Feedback zur Folge 91, ein neuer Stern. Da ging es um die Nova T Coronae Borealis, die voraussichtlich dieses Jahr noch explodieren soll. Und aber sie ist noch nicht, oder? Nein, ich habe gestern gerade noch mal nachgeguckt, als ich das Geplänkel hier vorbereitet habe. Also gestern war sie noch nicht explodiert. Also weiterhin ein großes Warten. Aber auf jeden Fall schreibt Jörg dazu, die Folge war super interessant. Ich habe nur nicht verstanden, was sie gegen Hamburg einzuwenden haben. Ich habe irgendwie gesagt, wenn die Nova erst im Herbst explodiert, dann ist sie von Süddeutschland nicht mehr sichtbar, dann müsste man nach Norddeutschland, zum Beispiel Hamburg, Gott bewahre. Die Antwort darauf ist, dass Hamburg sehr weit weg von meiner oberfränkischen Heimat ist. Das ist nicht gegen Hamburg persönlich gerichtet. Nein, wir haben überhaupt nichts gegen Hamburg persönlich. Nein. Auf keinen Fall. Nein. Und dann schreibt Frank via Spotify, dass die typischen Supernovae sind doch Sternenkollapse. bei denen weißer Zwerg, Neutronenstern oder schwarzes Loch übrig bleiben. Vielleicht dröselt ihr nochmal die verschiedenen Typen von Supernovae auf. Also, eine Nova, wie von der, die ich erzählt habe, T. Coronae Borealis, ist ein Doppelsystem, bei dem ein weißer Zwerg Material von seinem Begleiter absaugt und dann ein Teil seiner Oberfläche explodiert. Also bei einer Nova explodiert nur die Oberfläche. Bei einer Supernova, da gibt es verschiedene Arten von Supernovae, aber bei einer Supernova vom Typ 1a ist das auch ein weißer Zwerg in einem Doppelsystem. Und da explodiert aber der gesamte weiße Zwerg. Also das gesamte Ding geht in die Luft. Und deshalb ist diese Explosion eben auch sehr viel, ich sag mal, energiereicher. Nicht unbedingt heller, kommt ja drauf an, ne, für uns, wie weit das Zwerg ist, aber deshalb sehr viel energiereicher, weil bei dem einen eben nur die Oberfläche in die Luft geht. Also zum Beispiel eine, grob eine Erdmasse. Und bei einer Supernova vom Typ 1a eben der ganze weiße Zwerg, also ungefähr 1,45 Sonnenmassen explodieren. Und warum passiert es einmal nur in der Oberfläche, in der Atmosphäre und einmal zerreißt den Ganzen? Was ist da der Unterschied? Der Unterschied, da ist man sich tatsächlich noch nicht sicher, aber der Unterschied ist wahrscheinlich tatsächlich, dass tatsächlich. Also der Unterschied ist wahrscheinlich der, dass bei einer Nova sich ein weißer Zwerg in einem Doppelsystem mit zum Beispiel einem roten Riesen befindet. Aber man bei Supernovae vom Typ 1a inzwischen davon ausgeht, dass es tatsächlich zwei weiße Zwerge sind, die miteinander verschmelzen. Double Degenerate System nennt man das. Also zwei weiße Zwerge verschmelzen miteinander und deshalb fliegt das ganze Ding einfach in die Luft. So, das sind Supernovae vom Typ 1a. Was dabei wichtig ist, da bleibt nichts übrig. Also diese Wasserstoffbombe, die dann explodiert, zerfetzt alles. Ich habe eine, ne, das, da bleibt nichts übrig. Dann gibt es aber noch andere Supernovae, zum Beispiel vom Typ 2. Das sind, wie Frank schreibt, Sternenkollaps. Das sind Kernkollaps-Supernovae. Da ist der Stern nicht in einem Doppelsystem, oder vielleicht ist er in einem Doppelsystem, aber das spielt keine Rolle für die Supernova jetzt erstmal, sondern der Stern hört mit der Kernfusion auf und kollabiert und dann explodiert er. Und dann bleibt tatsächlich was zurück, und zwar entweder ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Kein weißer Zwerg. Die Sonne wird ja irgendwann mal ein weißer Zwerg, aber die wird nicht vorher als Supernova explodieren. Dafür ist sie nicht massereich genug. Passiert erst ab einer Masse, ich glaube, von 8 Sonnenmassen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bei einer Nova explodiert nur die Oberfläche eines weißen Zwergs. Bei einer Supernova zerreißt es entweder den ganzen weißen Zwerg oder ich habe eine Kernkollaps-Supernova und dann kriege ich dann ein schwarzes Loch oder einen Neutronenstern hinterher raus. Das heißt, es gibt keine Supernova, wo am Ende ein weißer Zwerg übrig bleibt? Nein. Mhm. Nein, es gibt keine Supernova, bei der ein weißer Zwerg übrig bleibt. Nur eine Supernova, wo ein weißer Zwerg am Anfang da ist und dann verschwindet. Ja. Genau. Genau. Sehr gut. Ja, also tatsächlich auch, also vielen Dank, lieber Frank. Mich verwirren diese Dinge auch. Ich habe die mal gelernt in der Schule. Ich hatte ja mal so ein Jahr in meiner Schule das Privileg, da Astronomieunterricht zu haben. Aber tatsächlich ist da irgendwas falsch eingespeichert worden bei mir. Ah, wieso? Was war bei dir? Ja, ich habe das auch mir so gemerkt, dass irgendwie auch ein weißer Zwerg bei rauskommen kann. Aber das habe ich dann offenbar durcheinander gebracht. Nee, weil es ist tatsächlich so, tatsächlich, bing, wenn ein Stern ungefähr von der Masse der Sonne mit der Kernfusion von Wasser fertig ist, dann verbrennt er ja zu Helium und so weiter. Aber die Sonne, um jetzt bei ihr zu bleiben, wird nie massereich genug sein, um zum Beispiel weiterzumachen bis Eisen. Mhm. Und das ist bei Supernovae schon der Fall, bei sehr viel massereicheren Sternen. Ne? Die machen einfach weiter und weiter und weiter bis zum Eisen und dann geht aber wirklich gar nichts mehr. Und dann kollabieren die eben und dann sind die Bedingungen im Inneren letztendlich so hoch, dass auf diesen, ich sag mal, sehr dichten Kern die Masse einstürzt, davon abprallt, weil sie eben nicht weiter reinstürzen kann und dann macht naja, nicht bumm, aber dann explodiert die Supernova. Und das ist doch, es bei macht einem, bumm, doch, ja, doch. Nein, es ist bei einem weißen Zwerg nicht der Fall, weil bei einem, ne, bei einer Supernova, ich sage es Kernkollaps Supernova, hast du ja hinterher eben Neutronenstern, also degenerierte Masse aus Neutronen, weil der Druck eben auch so hoch ist, dass es die Elektronen in den Atomkern reinquetscht und dann kriege ich nur Neutronen, vereinfacht gesagt. Oder eben er ist so hoch, dass es alles immer weiter kollabiert und dann bekomme ich eben ein schwarzes Loch. Während hingegen, wenn die Sonne mit der Kernfusion wirklich zu Ende ist, ich weiß gar nicht, wie weit sie kommt, Kohlenstoff, Sauerstoff irgendwie, so, dann habe ich hinterher, der weiße Zwerg besteht ja trotzdem auch aus, der besteht ja nicht aus Neutronen, sondern besteht aus im Inneren wohl dann halt Sauerstoff, Kohlenstoff und hat eine ganz normale, in Anführungszeichen, Atmosphäre aus Wasserstoff, Helium, sowas. Also ist, genau. Also ist auch ein weißer Zwerg ist auch sehr dicht, aber eben lange nicht so dicht wie ein Neutronenstern und auch lange nicht so dicht wie ein schwarzes Loch. Also deshalb keine Supernova in unserem eigenen Sonnensystem. So. Okay. Okay. Alle Klarheiten beseitigt. Total. Und zu guter Letzt schreibt Markus noch oder fragt, ob bei den Novae eigentlich auch Material ins Weltall geschleudert wird, das dann bei der Entstehung neuer Sterne und Planeten und gegebenenfalls eventuell ganz vielleicht im unwahrscheinlichsten aller Fälle auch der von Leben eine Rolle spielt. Bei Supernovae in den von Jets von schwarzen Löchern ist das doch so. Das ist auch bei Novae so, da wird natürlich Material ins All geschleudert, halt im geringeren Umfang. So, also, ne, also gibt's kein konkretes Beispiel, soweit ich weiß, wo man sagt, oh, da war mal eine Nova hinter dieser Gaswolke, so ist das nicht. Aber ja, auch diese Explosionen sorgen dafür, dass Material ins All geschleudert wird. Ich denke hauptsächlich tatsächlich Wasserstoff, ne, wird ja abgesaugt vom anderen Stern. Wasserstoff, Helium und diesen ganzen all the good stuff. Und natürlich reichert das dann auch das interstellare Medium wieder an und kann natürlich auch nicht alleine dafür sorgen, dass da wieder dann ein neues Sternsystem oder Planetenstern erzielt. Dafür ist es nicht genug Material, aber es sorgt dafür, dass dieses Material wieder raus ins All gelangt und dann kann es dann auch weitergehen. Das kann man doch bestimmt ausrechnen, ne? Also wenn du dir so interstellares Gas anschaust, wie die Quellen dafür waren, ne? Also kannst du irgendwie sagen, also worüber ich gerade nachgrüble ist, Supernovae sind ja eher massereiche Sterne, von denen es statistisch mehr gibt. Mhm. Weniger. Genau, sind viel seltener. Aber je größer ein Stern ist, umso kürzer lebt er. Das heißt, in der Entwicklung des Universums gab es schon mehr von den massereichen, die explodiert sind. Und die ganz kleinen, keine Ahnung, so rote Zwerge, wenn die kurz nach dem Urknall entstanden sind, leben die teilweise heute noch, weil die einfach so lange leuchten können. Das heißt, keine Ahnung, wo da das es ist tatsächlich so, es gibt auch in der Geschichte des Universums meines Wissens nach weniger massereiche Sterne als rote Zwerge. Viel weniger, weil genau. weil die, ich glaube, was ist denn das? Die supermassereichen Sterne sind irgendwie 1%. Mhm. Und die leben dann irgendwie 5 Millionen Jahre lang. Aber es ist zumindest bei solchen sehr massereichen Sternen, bei den Supernovae so, weil Sterne entstehen ja nicht in einem entstehen in einem Vakuum, tatsächlich. Aha. Tatsächlich. Entstehen sie in einem Vakuum, aber ja nicht alleine, sondern meistens in Sternentstehungsgebieten. Und dann entstehen viele Sterne gleichzeitig, unterschiedlicher Größen, und die sehr massereichen Sterne sind eben dann nach wenigen Millionen Jahren, nicht Milliarden, mit ihrer Entwicklung durch, explodieren als Supernova und reichern dann die Umgebung an. Aber da das immer noch dieses Sternentstehungsgebiet ist, was ja eh per se schon ein bisschen massereicher ist, können dann die Reihe der Explosion kann neue Sternentstehung auslösen oder auch unterdrücken, es kommt drauf an, aber reichert eben auch an. Aber es ist, der Zusammenhang ist jetzt nicht so linear oder so einfach, dass ich sagen kann, okay, an dieser Stelle ist eine Supernova explodiert, hat Material ins All geschleudert und dann entsteht da vielleicht 1 oder 2 Milliarden Jahre später ein neues Sternsystem. Das ist nicht so einfach, weil sie Sterne eben meistens in diesen Sternentstehungsgebieten entstehen. So. Also deshalb ist das nicht, ja, ist das nicht so ein kein so einfacher Zusammenhang, dass ich einfach sagen könnte, okay, aus dieser ehemaligen Supernova besteht unsere Sonne oder irgendwie so. Das, ja, und das wir. Geht leider also, nicht. Das finde ich und immer das Krasseste, dass man sich sagen kann, so, ja, wir sind halt auch aus Sternenstaub, so, und vielleicht noch ein bisschen primordialem Wasserstoff der vom Urknall kommt. Der meiste kommt, primordiale ja. Wasserstoff, natürlich. Alles Wasser, aus dem wir bestehen, der Wasserstoff, der kommt nur vom nach dem Urknall. Anders kann ich keinen Wasserstoff machen. Da fühlt man sich doch auch gleich irgendwie gleichzeitig klein und unbedeutend, aber auch irgendwie Teil des Ganzen, oder? Naja, aber andererseits weißt du jetzt auch, dass der größte Teil von dir eine richtig alte Schachtel ist, Karl, weil der allergrößte Teil von dir 13,82 Milliarden Jahre alt ist. Schön. Hurra. Okay, dann haben wir das geklärt. Ist immer gut, ein bisschen am Selbstwertgefühl zu arbeiten, finde ich. Ja, dann mache ich mal weiter, oder? Ja. Würde ich sagen. Und zwar zur Folge 92, meine letzte, wo ich dir von der Vulkanwunderwelt Io, dem Jupitermond, erzählt habe, der stinkenden Schönheit, die auch schon ein paar Jahrmilliarden auf dem Kasten hat. Und da gibt es ein paar Kommentare, vielleicht ganz zum Anfang. Es gibt eine Stelle, da war ich ein bisschen verwirrt offenbar. Und Marco und auch Hans ist das aufgefallen und die schreiben, wieso sagt Karl die ganze Zeit SiO2? Das macht mich wahnsinnig, wenn er eigentlich SO2 meint. Und dann habe ich erst gedacht, naja, ich habe ja von beidem in der Folge erzählt. Ne? Also SO2, Schwefeldioxid, ist das, was Io gelb macht. Das ist als Gas, kommt das aus den Vulkanen und legt sich dann überall auf die Oberfläche. Und dann geht es aber ja auch um das Siliziumdioxid, SiO2, was in der Lava drin ist, weil das ja ein silikatischer Vulkanismus ist. Aber es gibt, ich habe dann im Transkript nachgeguckt und ihr habt völlig recht, es gibt diese Stelle, wo ich über das Schwefeldioxid rede und mehrmals hintereinander SiO2 sage. Das ist dir nicht aufgefallen und mir beim Schneiden, das ist auch nicht aufgefallen. Ja, ich als geologischer Komplett-Laie, keine Ahnung was, ich sage so Stein. Genau, ja, also ihr habt völlig recht, das ist hiermit korrigiert. Mea culpa. Genau, nicht direkt Feedback, aber eine interessante Entwicklung oder eigentlich mehrere Sachen sind passiert, seitdem wir diese Folge aufgenommen haben und davon würde ich kurz erzählen wollen. Ich habe ja in der Folge nicht nur erzählt von Io, sondern auch, wofür wir dessen Beobachtungen zukünftig brauchen, dass nämlich die ersten Exoplaneten, deren Atmosphärenzusammensetzung wir bald bestimmen können mit immer besseren Teleskopen, vermutlich eben solche höllischen, vulkanisch aktiven Welten sein dürften. Und in der Folge gab es eine Reaktion von dir darauf, die ich am Ende aber rausgeschnitten habe, um das irgendwie stringent zu haben. Es tut mir leid, ich habe dich da zensiert, ganz fies. Genau, du hattest nämlich gesagt, dass es gerade in dieser Woche, dass du gesehen hattest, da gibt es ein Paper in Nature, wo es genau um so eine Welt geht, ne? Und dann habe ich gedacht, eine höllische Exoplanetenwelt, ja. Genau, und da habe ich gedacht, beim Schneiden, naja, das gucke ich mir noch fürs Geplänkel noch mal genauer an, dann können wir da genauer drüber reden. Und ich mag das ja auch nur anreißen, aber ganz kurz, also es geht um ein Sternensystem namens 55 Cancri und dessen Planeten 55 Cancri e, der auch den Beinamen Janssen bekommen hat. Und dieser Exoplanet ist 41 Lichtjahre von uns entfernt und hat einen etwa doppelt so großen Durchmesser wie die Erde. Und er fällt vor allem dadurch auf, dass er seinen Stern in einem Abstand von nur 3 Millionen Kilometern umkreist. Also zum Vergleich, der Merkur hat einen Abstand von 60 Millionen Kilometern. Also ist es nochmal. Und Merkur ist schon recht nah dran an der Sonne. Genau. Ja. Und für diesen Umlauf braucht dieser Planet auch nur 18 Erdtage. Also der ist da sehr nah unterwegs. Genau, und was dieses Paper über Planet Janssen auszeichnet, ist genau das, was ich in der Folge mutmaße. Man hat es nämlich geschafft, die atmosphärische Zusammensetzung von diesem Planeten zu bestimmen. Und was man gefunden hat, sind vor allen Dingen kohlenstoffhaltige Gase, nämlich Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Und woher kommen diese Gase? Die Autoren dieses Papers sagen, es wäre plausibel, dass diese Atmosphäre von einem Magma-Ozean gespeist wird, was bei einer vermuteten Oberflächentemperatur von 2400 Grad Celsius durchaus plausibel ist, würde ich sagen. Aber natürlich bleibt die Frage, wie solide das Ergebnis ist. Also das ist ja immer, es war ja auch schon in deiner Folge das große Thema hier, wo es um den Exoplaneten K2-18b ging und dessen Atmosphäre. Und die Forscher weisen selbst in ihrem Paper jetzt hier darauf hin, dass man bei diesem Planeten schon mal versucht hat, die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre zu bestimmen. Und da kam was anderes bei raus. Also da hat man kein Kohlenmonoxid und Kohlendioxid gesehen. Ich weiß gar nicht, was man gesehen hat, aber es war was anderes. Ja, aber ich glaube, man kann sich zumindest darauf einigen, dass dieser Planet wahrscheinlich überhaupt eine Atmosphäre hat. Ja, es ist nicht so unwahrscheinlich. Also ich meine, der ist nah an seinem Stern, der wird sicher sehr, sehr viel Gas ständig verlieren und dann ist halt nur die Frage, ob die Quelle dieses Gases ein bisschen potenter ist, ne, und sozusagen da ein Gleichgewicht schafft, indem sie mehr Gas anreichert oder zumindest genauso schnell das Gas anreichert, wie es wieder weggeblasen wird vom Stern. Ja, also letzten Endes ist die große Frage hier, gibt es jetzt noch methodischen Optimierungsbedarf? Oder was auch ganz spannend wäre, die Atmosphäre verändert sich über die Zeit. Ja, es ist natürlich auch möglich, dass es dann immer mal größere vulkanische Ausgasungsereignisse gibt. Und dann hat er eine dichtere Atmosphäre der einen Zusammensetzung. Und dann gibt es Einwirkungen des Sterns, Gase werden zersetzt. Oder es gibt verschiedene Vulkane. Also auf der Erde gibt es ja zum Beispiel silikatische Vulkane. Es gibt aber auch vereinzelt zum Beispiel karbonatitische Vulkane, also wo Carbonat, also Calciumcarbonat, flüssig ist. Und das gibt dann auch ein anderes Gas teilweise, was da rauskommt. Dann hätten beide Forschungen, also dann hätten beide Messungen der Atmosphäre von 55 Cancri quasi recht, weil man zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gemessen hat. Genau, ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber das wäre auch witzig, also jetzt auch nicht per se auszuschließen. So oder so bestätigt dieses Ergebnis aber, was ich in meiner Folge zu IO behauptet habe, nämlich, dass die Teleskopmessungen jetzt zunehmend dazu führen, dass sich die Forschenden mit der chemischen Zusammensetzung von vulkanisch sehr aktiven Exoplaneten beschäftigen werden. Also ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich dann auch dann irgendwann, wenn man noch ein bisschen mehr und bessere Daten hat, die Stunde der Modellierer dann wieder, diese Welten zu modellieren und sich zu überlegen, wie funktionieren die so intern. Ja, und da ist ja Io dann eigentlich ein gutes Beispiel, weil ansonsten haben wir in unserem Sonnensystem nichts Vergleichbares. Wir haben keinen vulkanisch sehr aktiven Planeten. Ne? Ich meine, Merkur ist so nah an der Sonne dran, aber viel tun tut sich da ja auch nicht. Also. Genau, also es ist einfach, ja, bei den meisten Planeten ist es einfach schon zu lange her, dass die vulkanisch aktiv waren. Ja, und wenn wir schon über Studien reden, ihr kennt das, man hat sich gerade intensiv mit einem Thema beschäftigt und schwupps, zwei Tage später fliegt einem genau zu diesem Thema etwas vorbei, was natürlich kein riesengroßer Zufall ist, sondern einfach nur Aufmerksamkeitsverzerrung. Mir geht es meistens eigentlich nur bei Metal-Bands so. Ich entdecke eine neue, ja, und stelle zwei Tage später fest, sie spielen ein Konzert in München und dann kaufe ich Tickets. Aber ja. Coincidence, ja. Ja. Göttliche Vorsehung, ne? Oder gutes Marketing. Oder Psychologie. Genau. Was da wenige Tage nach unserer Aufnahme an mir vorbeischwebte, war eine Studie von ein paar US-Forschenden, die sich mal die Isotopenzusammensetzung in der Atmosphäre von Io genau angeguckt haben. Wie ich ja in der Folge gesagt habe, hat Io eine sehr, sehr, sehr dünne Atmosphäre. Und das hat mich selber verblüfft, dass man die isotopisch untersuchen kann von der Erde aus. Die haben tatsächlich dieses Millimeterwellenteleskop ALMA von der Europäischen Südsternwarte in Chile verwendet. Und damit war das möglich, sich anzuschauen, welche Isotope von Schwefel und Chlor in den Verbindungen der Io-Atmosphäre stecken. Und was sagen diese Isotope aus? Also erstmal, Isotop heißt, zum Beispiel, man hat dieses SO2, ne, nicht SiO2, SO2, Schwefeldioxid, als Gas in der Atmosphäre. Und da gibt es in der Regel mehrere Isotope, die, also sozusagen Kerne mit mehr oder weniger Neutronen, ne, die aber chemisch die gleichen Eigenschaften haben. Das heißt, es gibt einfach SO2 mit verschiedenen Isotopen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche genau, aber es ist auch egal. Die sind aber dadurch geringfügig unterschiedlich schwer, weil einfach die Zahl der Neutronen in diesen Kernen unterschiedlich ist und was bei einer Welt einfach eine Rolle spielt, die eine Gravitation hat. Das heißt, die etwas geringfügig leichteren SO2-Moleküle sind einfach tendenziell ein bisschen weiter oben, alles statistisch gesprochen natürlich, die sind dann tendenziell auch eher noch intensiverer Sonnenstrahlung ausgesetzt oder im Fall von Io vielleicht auch den Auswirkungen des Magnetfelds und dieser Teilchenströme, die es da gibt in dieser Umgebung von Jupiter. Und alles das führt dazu, dass leichtere Isotope schneller verloren gehen, weil sie in der oberen Atmosphäre eher gespalten werden und verschwinden und schwere Isotope eher da bleiben. Ja, und dann kann man halt mit Annahmen daran gehen und sagen, naja, als der Mond in dem Fall oder ein Planet entstanden ist, gab es eine Grundzusammensetzung erstmal von Isotopen. Und wenn wir heute was beobachten, was ganz anders ist, stark davon abweicht, dann kann man sagen, dass da schon sehr lange diese Prozesse wirken. Und wenn das was ist, was nah an dem Ausgangsmaterial liegt, also jetzt auch an dem, was wie die Zusammensetzung des festen Inneren zum Beispiel von so einem Körper beschaffen ist, dann kann man sagen, dass es vielleicht noch nicht so lange der Fall ist, ja, dass da zum Beispiel Vulkane aktiv sind. Also Io bricht erst seit 100.000 Jahren aus. Genau, also das wäre die andere Option und das hat man sich halt bei Io jetzt angeschaut und lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis ist quasi, dass Io schon so gut wie immer vulkanisch aktiv war, sagen die Forscher hier und das bedeutet im Umkehrschluss, fand ich ganz interessant, dass Io ungefähr seit er existiert 94-99% seines Schwefels ins All verloren hat. Oder in Jupiter oder wo auch immer. Daraus lerne ich, er hat früher noch viel mehr gestunken. Das kann sein. Oder er hat wenn er jetzt weniger Schwefel hat als vorher, müsste er jetzt eigentlich nicht mehr so übelriechend sein wie irgendwie vor, weiß ich nicht, 3 Milliarden Jahren. Ich glaube, so. Sie hat immer noch mehr als genug Schwefel. Ja, fand ich interessant. Packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, diese Studie. Mhm. Und die 255 Cancri E auch. Auf jeden Fall, alle beide, ja, genau. Also vielleicht ist es Aufmerksamkeitsverzerrung, vielleicht ist es aber auch tatsächlich, dass das Io irgendwie auch in den Fokus gerät. Ja, ich hatte ja auch gesagt, dass die Juno-Mission der NASA da jetzt schon ein paar Daten geliefert hat. Das ALMA-Teleskop ist ja jetzt auch erst einige Jahre aktiv. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass da einfach das Interesse ein bisschen zunimmt, weil man auch aus der Ferne mehr Möglichkeiten hat. Ja, man kann es halt untersuchen. Genau. Überhaupt mal, ja. Ja, dann vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Das ist auch ein Kommentar von Markus und auch von Klaus auf unserer Webseite zum Thema Orbitmechanik. Ich hatte ja so ein bisschen erzählt, wie das ist mit diesem Orbit und den Resonanzen und warum Io so kreist, wie er kreist und warum er auf eine exzentrische Bahn gezwungen wird und dadurch eigentlich sich auch erst diese ganze Reibungswärme in seinem Innern entladen kann oder aufbauen kann. Und da sind Franzi und ich übereingekommen, dass wir das Thema mal in einer eigenen Geschichte, also du, ne? Du machst das. Ich hatte mich dafür quasi freiwillig gemeldet, weil es ja definitiv, ja. Finde ich sehr gut. Das verstehe auch ich vielleicht endlich, was Resonanzen genau sind. Genau. Ja, es ist, glaube ich, nämlich wirklich gar nicht ohne und das müssen wir mal in größerer Tiefe bei anderer Gelegenheit machen und jetzt nicht ja. in so einer Gekränkelfolge. Also Orbitmechanik ist, was dreht sich wie. So. Genau. Und dann, dieses Feld werden wir einmal beackern. Das werden wir. Genau. So, dann haben wir noch ein bisschen allgemeines Feedback. Einmal kurz schreibt Jan via Spotify. Wo finde ich denn die Shownotes oder welche Datenbank ist das mit den Daten zu Nova? Also die Shownotes findet ihr zu jeder Folge auf astrogeo.de und auch auf Spotify. Ach ja, stimmt, auf Spotify ist es eigentlich auch zu finden. Auf Spotify auch, aber ich weiß nicht, ob das nur ein Bug bei mir ist oder eine Anzeige tatsächlich. Wenn ich auf Spotify gehe, dann muss ich sehr lange, wenn ich dann auf die Details zu einer einzelnen Folge gehe, muss ich super lange durch irgendwie Blank Space scrollen, bevor ich zu den eigentlichen Shownotes komme und ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Aber Jan, um deine Frage zu beantworten, die Shownotes sind auch auf Spotify verfügbar, auch mit den Links und allem Pipapo. Und wir schauen uns das nochmal genauer an mit diesem ganzen Leerraum aus Spotify. Und in der Zwischenzeit aber auch auf astrogeo.de sind die Shownotes zu jeder Folge natürlich abrufbar und verlinkt. Und diese Datenbank können wir auch gerne in den Folgen zu den variablen Sternen, diese Datenbank können wir auch gerne nochmal hier in den Shownotes zu diesem Geplänkel verlinken vielleicht. Jo. Auf jeden Fall, machen wir. Das mit diesem Blank Space in Spotify habe ich tatsächlich noch nicht rausgefunden. Wir geben ja da unseren Feed einfach nur rein und da ist der Blank Space nicht drin. Allerdings gibt es auch, habe ich da auch jetzt noch keinen anderen Podcast bei Spotify gesehen, wo das der Fall ist. Also wenn jemand von euch dieses Problem kennt, freuen wir uns über eine vertrauenswürdige Mail, wie wir das beheben können. Oder in den Kommentaren, in all caps. Wo ihr wollt. Auch immer schön. Genau. Wo ihr wollt, genau. Dann das nächste Feedback lese ich vor, weil ich es super lustig fand. So, Tobias schreibt, pass auf. Euer Podcast ist super, ich habe fast alle Folgen gehört und empfehle auch fleißig weiter. Neuerdings habe ich eine tatsächlich Phobie entwickelt. Leider kommt in dem Podcast tatsächlich wahnsinnig oft vor. Miep. So schlimm ist es natürlich nicht. Aber wenn man aber darauf achtet, könnte man es reduzieren. Also, erstmal danke für das Lob. Ich muss sagen, ich fand deine Mail super lustig, weil ich das selber kenne, dass ich irgendwelche, ich sag mal, Hang-ups entwickle bei Inhalten und dann natürlich noch stärker darauf achte. Stichwort Aufmerksamkeitsverzerrung. Ich habe mal nachgeschaut und die tatsächlich gezählt in den Transkripten unserer Folgen, die ihr ja auch auf der Website finden könnt zu jeder Folge. Also in deiner Geschichte zu Iokal haben wir beide tatsächlich 40 Mal verwendet. In meiner Geschichte zu Novati Corona Borealis 35 Mal und in Folge 90, dem letzten Geplänkel, immerhin nur 16 Mal. Hurra. Also im Geplänkel gibt es weniger tatsächlich. Ist ja interessant. Geht es da um weniger Tatsachen oder woran liegt das? Ich habe keine Ahnung, aber deshalb mein Bing bei jedem tatsächlich in diesem Geplänkel bislang. Wir müssen das jetzt mal am Ende dann wieder zählen. Wir machen jetzt eine neue Kategorie auf. Tatsächlich Counter am Ende einer Folge. Ja, es ist lustig. Also ich finde es auch lustig und vielen Dank, lieber Tobias. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, weil oft entwickelt man ja auch oder wir beide entwickeln dann so Sprachmarotten und dann schleift sich das ein, weil wir selber es nicht merken. Ich habe mir vorher über den Gebrauch von diesem jenen Füllwort noch nie so Gedanken gemacht. Ich glaube, genau sagen wir auch sehr oft, das muss ich auch mal zählen. Aber ja, danke für das Feedback. Da gab es auch schon mal einen Kommentar. Toller Podcast, aber zu oft genau. Kann ich nicht schön, das zähle ich fürs nächste Geplänkel, wie oft das dann vorkommt. Wenn es tatsächlich schlägt, dann hui. Also ich habe mich mit Tobias ein bisschen ausgetauscht. Es war sehr freundlich und wie gesagt, ich bedanke mich für das Feedback. Ich finde aber, ist tatsächlich gar nicht so leicht, was man draus machen soll. Ne? Also, Entschuldigung. Also meine Gedanken dazu sind, unser größtes, oberstes Ziel ist natürlich, dass ihr uns gerne hört und natürlich auch das, worüber wir erzählen, möglichst gut aufnehmen könnt. Also Verständlichkeit ist natürlich das Hauptziel unseres Gesprächs. Dass ihr uns gerne hört, ist aber auch, also eine weitere Bedingung ist natürlich, dass wir ein nettes Gespräch miteinander führen und dass wir nicht so reden, als wenn wir alles vorformuliert haben. Ne, also dass es dann völlig, völlig geschniegelt alles klingt, dann entsteht halt kein schönes Gespräch. Dann klingt es halt so, als würden sich zwei Roboter unterhalten. Und es gibt ein paar Dinge, die man auch in einem natürlich geführten Gespräch im Schnitt bearbeiten kann. Also sowas wie Äs. Da gibt es, die meisten Menschen verwenden relativ viele Äs und es haben halt, es ist halt immer ein Moment des Nachdenkens, deswegen schneiden wir nicht hart jedes R raus, aber wir schneiden tatsächlich sehr viele R's raus. Und manchmal lasse ich es aber tatsächlich drin, weil es manchmal hilft, wenn die Gedanken. Also, ich bin so gemein, das hast du wieder tatsächlich gesagt. Tatsächlich. Ja, weil es tatsächlich hilft. Ja, aber das man merkt jetzt hier das Problem. Also tatsächlich kann man nicht rausschneiden, also könnte man schon, aber dann klingt es ganz hässlich. Und da fehlt ja dann auch was im Satz. Und die Alternative ist, dass wir hier uns so eine No-Say-List an den Bildschirm hängen und versuchen, diese Wörter nicht mehr zu verwenden oder andere Synonyme zu verwenden. Und wir sagen die ganze Zeit im Endeffekt und de facto und keine Ahnung. Und ich glaube, dann geht das aber in die Richtung von so einer geschniegelten Sprache. Oder wir klingen einfach total abgehackt, weil wir total durcheinander kommen, weil wir uns auf die Inhalte konzentrieren und gleichzeitig noch versuchen, die richtigen Wörter zu verwenden. Ja, und das ist irgendwie nicht so einfach zu lösen. Ich habe auch mal auf Mastodon rumgefragt, im Zuge von Tobias Mail, und mal gefragt, wie die Hörer, die uns dort kennen, das sehen oder auch bei ihren Podcasts, die sie gerne hören. Wie das tatsächlich ankommt. Ja, also nicht nur in Bezug auf tatsächlich, sondern generell, wie das so ist mit Wörtern. Wenn euch sowas stört in einem Podcast, was wäre eure Empfehlung als Hörer? Also hochgradig repräsentativ ist die Umfrage nicht, aber es gab immerhin 58 TeilnehmerInnen Und 2/3 waren dafür, einfach gar nicht zu ändern von denen. Hurra, das, was wir hören möchten. Und nicht mal ein Sechstel hat gesagt, den Gebrauch von tatsächlich zu reduzieren. Ein weiteres Sechstel hatte mehr oder weniger konstruktive Anmerkungen. Also ich fand ganz nett den, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, aber Monty Runner auf Mastodon hat vorgeschlagen, dass wir störende Worte von jetzt an singen. Fand ich auch ganz nett. Aber möglicherweise geht das auch gegen die Verständlichkeit. Und es gab noch einen guten Kommentar von Franziska, also nicht von dir, von einer Followerin. Die hat auf einen TED-Talk verwiesen von Fabian Neidhardt in Stuttgart vor ein paar Jahren. Der ist Kommunikationswissenschaftler, einer, der sehr gut reden kann, mit wenig tatsächlich. Und da geht es in diesem Talk jetzt eigentlich ein bisschen um was anderes. Also er hängt sich so ein bisschen daran auf, dass unsere Generation, also auch unser beider Generation, Millennials, sehr viele Weichspülerworte verwendet, die Unverbindlichkeit ausdrücken. Sowas wie vielleicht irgendwie möglicherweise, also Wörter, die ausdrücken, dass man sich sprachlich auf nichts einlassen will und alles im Ungefähren lässt. Und ich muss sagen, da ist doch tatsächlich im Vergleich dazu ein wunderbar handfestes Wort, das vor allem dafür spricht, dass wir ein Wissenschaftspodcast sind und großen Wert auf Fakten und solide Recherchen legen. Und genau, passt da ja auch rein. Ne, also vielleicht ist das gar kein Bug, sondern ein Feature am Ende. Tatsächlich. Ja. Guter Schlusssatz. Ich werd mal drauf achten und wahrscheinlich dich trotzdem jedes Mal auslachen. Ja, vielleicht führt das jetzt dazu, dadurch, dass wir das jetzt hier an die große Glocke hängen, dass jetzt ganz vielen Leuten das auffällt und sie vorher überhaupt nicht genervt waren, aber jetzt genervt sind von uns. Also danke, Tobias, für deine Mail, aber wenn unsere Hörerzahlen oder Hörerinnenzahlen jetzt runtergehen, dann bist du schuld. Deine Schuld. Na. So. Würde ich sagen, an dieser Stelle. Wir mögen alle unsere Hörerinnen und Hörer. An dieser Stelle beenden wir das Ganze, würde ich vorschlagen. Aber die genaue zähle ich trotzdem für die nächste Folge. So. Genau, tatsächlich. Ja. Jetzt ist Ende, ansonsten kriege ich einen Lachkrampf. Das ist nix. Ich bin auch noch erkältet, das tut nur weh. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Und ja, schickt uns weiterhin Feedback. Ich finde das gut. Und man muss nicht alles zu ernst nehmen. Aber wir geben unser Bestes, dass ihr uns weiter gerne hört, würde ich sagen. Ja, immer. Ja, auf jeden Fall. Genau. Genau, dann würde ich sagen. Genau, oh nein, genau, zum Schluss, das war tatsächlich. Oh, zum Schluss, ja. Franzi, zum Schluss ist jetzt hier Zeit, nochmal Danke zu sagen. Und zwar auch an dieses Mal wieder an alle, die uns finanziell unterstützen. Wir haben euch alle sehr lieb dafür. Und großen Dank geht diese Woche an unsere neuen UnterstützerInnen, und zwar Jens, Anne, Tobias, Jens, Maximilian, Paul, Julian und Patrick oder Patrick. Das kann man nie so genau sehen. Nur. Genau. Danke an euch. Vielen Dank. Dann war es das mit der Ausgabe 93 von AstroGeo, einem AstroGeo-Plänkel. Schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt dann hier rein in die nächste Ausgabe des AstroGeo-Plänkels. Bis dahin. Tschüss und macht's gut. Glück auf. Und ad astra, bis zum nächsten Mal. A tout de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown confirmed. Proceed. Genau. Ah, genau, es ist neu tatsächlich. Oh nein.